Dieser Film war meine Introduction ins Star Wars Universum. Ja. Und man könnte sich keine bessere Introduction vorstellen, weil, jokes aside, ja, dieser Film macht ganz vieles richtig, was Star Wars falsch macht. Wirklich, dieser Film, und vielleicht, nur vielleicht, ist ja dieser Film sogar das bessere Episode One. Suplo, hast du Bock? Na klar, auf jeden Fall. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Der erste Song, ja, der Telefonieren groß thematisiert hat, 1899. Was? Und das Wort Hello als Begrüßung war damals fest assoziiert mit Telefonieren. Echt? Wirklich? Ja. Geil. Fun Facts. Ich habe eine Menge Fun Facts, die kein Mensch brauchen kann zu diesem Film. Und zu allem, was in diesem Film stattfindet. Was, über was reden wir heute? Wir reden heute über Spaceballs. Ja, Spaceballs. Und ich freue mich so. Ich freue mich die ganze Woche schon drauf, wie ein kleines Kind. Und ich werde dir gleich ein Dutzend Gründe nennen, warum. Aber um kurz das Konzept zu nennen, weil Johannes hat diesen Film vorgeschlagen, nicht ich. Wir werfen uns gegenseitig immer wieder Filme an den Kopf und sagen, du musst diesen Film gucken, egal ob du willst oder nicht. Und dann muss ich mir halt Horrorfilme anschauen. Oh. Und ich muss mir irgendwelche Musicals anschauen. Aber heute gucken wir etwas, worauf wir uns einfach einigen können. Ja. Etwas, woran wir beide voll Spaß haben, weil wir, ja, einfach Dudes aus den 80ern sind. Wir wurden beide in den frühen 80ern geboren. Wir haben genau das richtige Alter, um diesen Film abgöttisch zu lieben, im Gegensatz zur Filmkritik damals. Insofern hat diese Episode natürlich auch eine sehr spitze Zielgruppe. Ja. Herzlich willkommen, ihr beiden. Aber ich muss ganz zum Thema Rezeptionsgeschichte sagen, ich weiß nicht, was mit den Kritikern damals nicht gestimmt hat. Ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung, was das soll. Die sagen, der Film ist viel zu spät, Star Wars ist lange her, Star Wars interessiert keinen mehr. 10 Jahre später sind sie sehr, sehr falsch gelegen. Absolut. Star Wars also ist einfach immer noch ein Ding. Star Wars ist noch ein Ding und Spaceballs ist auch noch ein Ding. Wenn, ja, man sich anschaut, was für eine Fan-Community es für diesen Film gibt und wie viele Menschen noch heute über diesen Film reden und um das gleich vorwegzuschicken, wir müssen heute mit dem Fazit starten. Maybe, just maybe, das ist der beste Film, den wir je in diesem Podcast besprochen haben. Scheiß auf Get Out. Scheiß auf Citizen Kane. Ja, nein, vielleicht ist es einfach dieser Film. Ganz ehrlich. Und zumindest hatte ich das Gefühl, als ich den jetzt nochmal geguckt habe, die ganze, ja, Zeit. Also Ratio und Logik dürft ihr heute von mir nicht erwarten. Ich liebe diesen Film. Okay, sagt der Geisteswissenschaftler heute. Ich bin sehr gespannt, was dieses Gespräch bringt. Okay. Aber erzähl uns erstmal, worum es geht, bitte. Okay, ihr habt was vorbereitet. Spaceballs, der definitive Spoof-Film der Star Wars-Filme. Was sag ich? Des Star Wars-Universums, des Genres Star Wars. Und einiger kleiner anderer Einspielungen im Sci-Fi-Universum. Um die Handlung zusammenzufassen, lasse ich mal Lord Helmchen, den Bösewicht, und Colonel Sanders, des Bösewichts rechte Hand, durch ein Zitat sprechen. Leider auf Englisch, ich habe die deutsche Version nicht gefunden. Planet Dreadia. And underneath the air shield, 10,000 years of fresh air. We must get through the air shield. Yeah, we will, sir. Once we kidnap the princess, we will force her father, King Roland, to give us the combination of the air shield, thereby destroying planet Radia and saving planet Spaceballs. Und dann der schöne Blick in die Kamera. Everybody get that? Good. Sie wollen also Druidia die Frischluft entziehen, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Die Prinzessin dieses Planeten wird entführt und soll zurückgebracht werden von Lone Star mit der Hilfe der Macht, des Schwartz. Er soll den Weg freiräumen, um die Prinzessin zu retten und am Ende natürlich auch zu heiraten. Ach ja, und es gibt einen Möter, halb Mensch, halb Köter. Für mich als Kind zum Schießen komisch und sicher und sicherlich für meinen Humor heute mit zum Teil verantwortlich. Plor, ich nehme an, du bist auch vor Lachen vom Stuhl gekippt als Kind, aber schafft der Film das auch heute noch? Ja, und ja. 1987, 10 Jahre nach Star Wars. Ich habe diesen Film gesehen, bevor ich den Original Star Wars gesehen habe. Er hat Briefe bekommen. Mel Brooks hat Briefe bekommen. Ich habe Star Wars gesehen. Warum ist der nicht so lustig? Was ist los? Weil die einfach Spaceballs als erstes gesehen haben und sich gefragt haben, was ist denn mit Star Wars los? Warum ist der nicht so lustig? Dieser Film war meine Introduction ins Star Wars Universum. Ja. Und man könnte sich keine bessere Introduction vorstellen, weil, jokes aside, ja, dieser Film macht ganz vieles richtig, was Star Wars falsch macht. Wirklich, dieser Film, und vielleicht, nur vielleicht, ist, ja, dieser Film sogar das bessere Episode Episode One. Der Film löst Probleme, die George Lucas mit Star Wars wegen etwas holprigem Storytelling aufgeworfen hat. Und komme jetzt nicht mit Heldengeschichte. Ja doch, natürlich. Es ist, und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass er so zeitlos ist, ja, dass sich hinter dem ganzen Spoof und den Albernheiten, die natürlich voll da sind, auch wirklich eine absolut geradlinig sauber erzählte Fantasy-Science-Fiction-Geschichte verbirgt, die einfach cool schön ist, die fesselt. Und massiv sexistisch? Natürlich, das gehört dazu. Das ist genre-immanent, meine Güte. Das willst du jetzt den ganzen modernen Nerds erzählen, dass ihr Genre einfach rassistisch und Stereotype und Sexismus nach vorne stellt, einfach aus der Sache heraus? Aber findest du den Sexismus so schlimm in dem Film? Also ich meine, er hat voll die Klischees drin, aber er hat sowohl die Männer- als auch die Frauen-Klischees. Er hat halt einfach mal Damsel in Distress und den rüden Kerl, der und trotzdem verlieben sie sich ineinander und dann ist ja auch irgendwie alles gut. Und ey, sie kann gut schießen. Sie kann gut schießen. My hair! Das ist doch bestimmt von wir haben gerade über Blues Brothers geredet. Da gibt es genau mit Carrie Fisher diese Szene. Ah ja, stimmt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht davon inspiriert. Spaceballs 1987. Von Mel Brooks. Ein Film aus seiner späten Schaffensphase. Ja, wo er sich gedacht hat, oh, ich habe jetzt den Western und den haben wir auch besprochen, Blazing Saddles. Ja. Das habe ich jetzt hinter mir. Ich habe jetzt auch Stummfilm verarscht. Was könnte ich noch verarschen? Er hatte Hitchcock verarscht. Höhenkoller war 1977. Stimmt, genau. Und die einmal die ganze Welt 1981. Also er hat echt viel gemacht. Ja. Und er war auch sehr, sehr bekannt und so. Und er hat dann auch tatsächlich, und das ist so ein Ding von ihm, glaube ich, dass er die Leute auch, die er dann verarscht, auch ins Boot holt. Ja, er hat bei George Lucas angerufen und hat gesagt, ey, Georgie. Ich habe da was vor. Ist das okay für dich? Falls irgendwas drin ist, was dich triggert, nehme ich das auch raus. Also er war so ein bisschen submissive, muss man sagen. Ja. Und George Lucas hat gesagt, ey, mach was du willst, aber keine Actionfiguren, kein Merchandising. Das Geld gehört mir. Das ist so krass, dass George Lucas damals schon genau wusste, worauf es ankommt. Auf jeden Fall. George Lucas, der Geschäftsmann. Ja, und dass Mel Brooks das auch wusste. Weil so deutlich war es vielleicht 87 jetzt auch noch nicht. Dass das wirklich die komplette, also Hollywood ist eigentlich nur auf Merchandise aufgebaut. Ja. Muss man mal sagen. Na, es war mit Star Wars hat es angefangen. Ne? Star Wars war so der erste Film und nicht gewollt, sondern danach ist das passiert, wo sich wirklich diese Merchandising-Kultur entwickelt hat und wo es dann die Actionfiguren gab und wo es die Bettwäsche gab und wo es die T-Shirts gab und alles in diesem Film drin. Und ab dieser Szene, wo das einmal thematisiert wird, siehst du nur noch Merchandising. Überall. Und ich hätte so gern diesen tollen jüdischen Akzent von Mel Brooks, um Merchandising zu machen. Ja, stimmt. Oh, er macht das wirklich gut. Genau deswegen hat er das eingebaut, dieses Merchandising in den Film. Und ich weiß noch, als ich das damals als Kind geguckt habe, ich fand das total geil und dachte, ich will Spaceballs, das Müsli und Spaceballs, die Bettwäsche. Natürlich. Und es geht nicht. Es geht nicht. Er hat diesen Vertrag mit George Lucas, dass das nicht machbar ist. Und es gibt so ein bisschen, es gibt ja eine Novelisierung davon, also das Buch, Spaceballs, das Buch gibt es, solche Sachen, aber eben keine großen Actionfiguren. Ja. Weil die auch einfach in dieses Star Wars Universum zu sehr reinpreschen würden. Also das versteht man total schon auch. George Lucas hat halt auch Angst, dass tatsächlich der Lone Star aus Spaceballs aussehen könnte wie Han Solo. Ja. Und deswegen hat Mel Brooks gesagt, okay, dann lassen wir ihn aussehen wie Indiana Jones. Was ich super geil finde. Es ist einfach nur eine andere Rolle des Schauspielers genommen und dann reingehauen. Und ich finde, dass der Schauspieler, den wir hier vor uns haben, der macht das so gut. Ich freue mich so über seine Sachen. Bill Pullman. Macht ganz das am Anfang seiner Karriere. Ja. Und eigentlich sollte es ein berühmter Schauspieler werden, ne? Mel Brooks wollte eigentlich Tom Hanks. Der hat gesagt, ich gebe mal schön weiter. Und dann Tom Cruise. Ja. Und Tom Cruise hat auch gesagt, ihr spinnt wohl. Und man kann sich auch keinen von den beiden so wirklich vorstellen in dieser Rolle, oder? Nee, überhaupt nicht. James Caan war noch geplant. Ich kann mit dem Namen nicht mal was anfangen. Oh, das war ein großer 70er New Hollywood-Typ. Okay. Mel Brooks wollte einen Star und dann, als die Stars alle gesagt haben, nö, hat er gesagt, na gut, okay, ich habe John Candy als meinen Hund. Genau. Und ich habe... die Stimme von unserem C-3PO-Verschnitt. Genau. Wie heißt sie? Joan Rivers. Und ich habe Rick Moranis Also, ja. Damit habe ich genug Stars. Ja, ja, ich nehme einen Unbekannten, ist okay. Und er hat, weil seine Frau in Bill Pullman quasi gezeigt hat im Theater, hat er gesagt, okay, der kann spielen, der ist cool, den nehme ich. Ja. Und was wir bei Mel Brooks wirklich haben, Mel Brooks ist ein Regisseur, der seine Regiearbeit sehr ernst nimmt. Das haben wir auch schon festgestellt, als wir über Blazing Saddles geredet haben. Mhm. Der will einen guten Film drehen. Ja, ja, ja. Und dementsprechend hat er das wirklich ernst genommen und auch die Figur wirklich so aufgebaut, dass er gesagt hat, ja, das soll glaubwürdig sein, egal wie albern das ganze Setting ist, in dem ich mich bewege. Mhm. Die Figuren sollen glaubwürdig sein und sollen gut sein und passen, und das ist ihm halt auch gelungen. Ne? Es ist auch eine sehr geradeaus Geschichte. Also er ist ja auch jemand, also Mel Brooks ist einfach jemand, der nicht 20.000 A- und B-Plots zusammenwirft, sondern es ist halt einfach, du hast einmal einen Zug auf eine Schiene gesetzt, der Zug fährt los und da gibt's keine Weichen. Dieser Zug sollte ursprünglich 2,5 Stunden fahren. Ja, stimmt. Und noch viel besser. Also zum einen das, und zum zweiten gibt es einen angeblichen Brooks-Cut. Also man muss immer, bei Brooks erzählt viel Quatsch in Interviews. Mhm. Aber es gibt ja am Anfang diese wunderschöne Szene, wo das Raumschiff vorbeifliegt. Ja. Das ewig dauert. Es ist so großartig. Brooks wollte die Szene 19 Minuten dauern lassen. Was? 19 Minuten? Laut Interview-Aussage hat er vor, einen Film, eine Version zu machen, wo man diese Szene... Und es ist so geil. Ich hätte es so abgefeiert. Ja. Es ist toll. So wie es jetzt schon ist. Es ist großartig. Es ist so toll, weil du wirklich dieses Ding vorbeifliegen siehst. Und die Musik ist zu Ende und sie setzt nochmal neu an. Wir müssen nochmal. Es ist toll. Und es sieht gut aus. Ja. Und alles, was wir am Raumschiffen und Maske und so in diesem Film haben, das ist nämlich nicht alberner Trash-Spoof, sondern das ist wirklich gut. Und das liegt unter anderem daran, dass es dieser Typ ist, der bei Star Wars und bei Star Trek und so die Sachen gemacht hat. Also die Deko und Special Effects haben sie ja auch von George Lucas bekommen. Mel Brooks hat sich Leute an Bord geholt, die für diese Filme gearbeitet haben. Er hatte Industrial Light and Magic für einige Special Effects. Und das war wohl auch mit zu dem Gespräch von George Lucas, dass George Lucas dann auch gesagt hat, naja gut, wenn du schon unseren Film verarschst, dann mach's gut. Dann mach's richtig. Und dann hat er jetzt suche ich gerade, wo der Name ist, von dem, der die Raumschiffe entworfen hat, der bei Industrial Light and Magic gearbeitet hat. Ja. Und der dann in die... In auch John Dykstra? Nee, John Dykstra. Okay, vielleicht hat er diesen Namen gelesen und hat deswegen beschlossen, den Film Spaceballs zu nennen. Dykstra, Dick Balls! Er sollte ja eigentlich Planet Moron heißen. Ja, er sollte Planet Moron heißen. Und dann hieß es, oh fuck, da gibt es diesen anderen kleinen Film, dieser Indie-Film, der auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig ist. Und Planet Moron heißt, Moron, wie heißt der Film? Ich weiß es nicht, irgendwas mit Moron. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen den Film umbenennen. Und dann hat Mel Brooks gesagt, ja, irgendwas mit Space muss es schon sein. Und dann kamen halt ein Haufen Vorschläge und er hat sich, glaube ich, irgendwas einfach nur übers Hemd gekleckert und hat einmal laut gerufen, oh, Balls! Ja. Als Fluch ist das ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist der große Gründungsmythos dieses Titels. Das Geile ist, als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden. Nein, natürlich fand nicht. Das einfach nur einen geilen Titel. Spaceballs klingt wie Star Wars, klingt total geil. Klingt super. Nach Action, nach Hype. Und das betrifft auch, also ich meine, ich habe diesen Film als Kind als Komödie geguckt, ich fand ihn lustig, aber ich habe viele Gags nicht verstanden. Natürlich. Vor allem diese ganzen Peniswitze. Dieser Film ist ja ein einziger Peniswitz. Das ist unglaublich. Manchmal bin ich wirklich davor und denke, ja, okay, noch ein Peniswitz. Also es reicht irgendwann auch. Aber ich finde, man kann es dann halt doch ganz gut ausblenden. Wenn ich Spaceballs höre, denke ich nicht an Hoden, die durch den Weltraum fliegen, sondern ich denke an Hype, an großes Raumschiff, an diese Zivilisation, die Planetreadia ausrotten will. Und Spaceballs ist großartiger Titel. Gott sei Dank haben sie sich dafür entschieden. Ja. Okay, wollen wir mal reinspringen in die Handlung? Also wir haben dieses lange Raumschiff und dann haben wir ein Schloss Neuschwanstein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir durch die Handlung durchgehen sollten, weil wir sonst die ganze Zeit nur von Gag zu Gag kichern. Aber gut, probieren wir es einfach mal. Komm. Okay, also wir haben das lange Raumschiff und bevor wir Schloss Neuschwanstein sehen, haben wir ja den großen Auftritt von Lord Helmet bzw. Lord Helmchen im Deutschen. Dark Helmet heißt er. Dark Helmet. Und eigentlich sollte es ein riesiger, großer Helm sein. Und einfach sonst nur ein nichts. Helm. Das Rick Moranis, der komplett in einem Helm verschwindet und dann aber natürlich trotzdem auch den Helm irgendwann aufmacht. Was für eine geile Szene. Es ist großartig, wie er da reinkommt und so, wie das alles aufgebaut wird. Das Tolle ist, dass Mel Brooks ganz wichtig ist, dass alle immer die Komödie wie ernst spielen. Also ja. dass wirklich keiner von denen eine Komödie spielt, sondern jedem ist ganz, ganz wichtig, was da gerade passiert. Und das ist ein wichtiger Teil des Ganzen, damit die Gags wirklich funktionieren. Wobei, wenn du in die Gesichter der Crew und von Colonel Sanders guckst, wenn Dark Helmet auftritt, ja. diese Angst ist schon so ein bisschen drüber, ne? Ja. Zitternde Lippen, ja. aufgerissene Augen und dann auch zurecht, weil offensichtlich hat sein Ring ja. ja... Was macht er mit dem Penis? Was macht sein Ring mit dem Penis von diesem armen Soldaten, den er bestraft? Das wird nicht gesagt, oder? Das wird nicht gesagt. Ich glaube, er schmilzt ihn einfach. Ich hatte immer das Gefühl, dass er, also als Kind dachte ich immer, der bringt ihn einfach dazu, sich in die Hose zu pinkeln. Aber das ist natürlich nicht schlimm genug. Ja. Er macht irgendwas Schlimmes, Schmerzhaftes mit dem Penis. Ja. Wir werden es. Es ist ein einziger Penis-Joke. Ja. Meine Güte. Auch später, wenn sie sich dann da irgendwie fighten und sich das Ding da dorthin halten, damit das so aussieht, ja. als hätten sie eine Riesenerektion. Ich, ja, I get it. Unterschätze niemals die Kraft des Schwarzes. Ach, das ist wunderbar. Und ja, genau, dann haben wir was Star Wars halt auch gemacht hat, ne? Wir haben diese mittelalterliche Fantasy. Also in dieser wunderschönen Burg, diesem wunderschönen Schloss und ein Königshaus. Ich finde Prinz Valium so eine tolle Entscheidung. Ich habe mich als Kind so bepisst vor Lachen. Ja, ich hab's geliebt. Sauwitzig. Und Prinzessin Vespa, die von Daphne Zuniga gespielt wird. Den Namen habe ich jetzt garantiert komplett falsch ausgesprochen. Ziemlich sicher. Hey, Daphne Zuniga, wie auch immer man es ausspricht, die auch sehr skeptisch war, ne? Die das auch nicht machen wollte. Genau. Die auch gedacht hat, auch das gesagt hat mit dem, man muss irgendwie bei Mel Brooks dann doch ernst spielen. Und das hat sie ein bisschen überzeugt, weil sie gedacht hat, okay, das wird jetzt irgendein Scheiß. Und sie mochte die Filme von ihm vorher nicht so. Nee, sie wollte keine Komödie drehen und sie hatte gehört, dass Mel Brooks wohl ziemlich anstrengend sein soll. Ja, ja. Ein ziemlich schwieriger Regisseur, weil der halt auch ein Perfektionist ist. Ja. Und er dreht auch wirklich Sachen 20 Mal manchmal. Und dann hat sie aber danach gesagt, sie war am Set und sie fand das total geil. Ja. Sie hat total geil mit dem zusammengearbeitet, alle ihre Ängste und Befürchtungen, die sie davor hatte, weggeflogen und es hat einfach Spaß gemacht, das Ding zu drehen. Das ist auch total schön, wenn man sich das anhört, was andere Leute darüber sagen. Mel Brooks muss sehr, sehr, sehr lustig und angenehm am Set sein. Ja. Auch wenn er tatsächlich jemand ist, der nochmal und nochmal und nochmal dreht, aber die Atmosphäre, die er schafft, muss wirklich toll sein. Ja. Und auch genug Nährboden für neue Ideen, die auch wirklich annimmt. Ne? Er sagt dann, improvisiert hier und dort und da und wenn es nicht funktioniert, wir finden irgendwas. Und das ist wirklich sein großes Talent, glaube ich, von Mel Brooks ist, nicht nur das Drehbuch vorher zu schreiben, sondern dann während des Drehs loszulassen von dem, was er geschrieben hat eigentlich, wo ja viele Regisseure eher narzisstisch drauf sind und sagen, das wird gespielt, was ich geschrieben habe. Und er sagt dann, komm, wir improvisieren was, wir machen irgendwie Zeug und wenn es nicht funktioniert, die Impro, dann ist das kein Grund, Leute anzuschreien, wie Fassbinder das macht, sondern dann ist das jemand, der sagt, geil, ich habe da noch eine Idee und ich habe da noch eine Idee und er schafft es, jede Impro irgendwie zum Funktionieren zu bringen, weil er on the spot geile Ideen hat. Ja. Und es ist super. Es gibt ganz tollen Kommentar von Mel Brooks, wo er über seine Regiearbeit redet und er ist ja so ein bisschen da reingerutscht, also er wollte ja eigentlich gar nicht unbedingt Regisseur sein, aber hat die Filme produziert und er war Comedian und wollte dann diese witzigen Filme machen, dann hat er gesagt, okay, dann übernehme ich halt. Ja. Und dann stellt er sehr selbstreflektiert fest, ja, ich bin da reingewachsen, aber ich glaube, ich bin ziemlich gut geworden und ich kann das mittlerweile ziemlich gut. Und dann gab es irgendwann den Punkt in den 80ern, da hat er ja auch hatte seine eigene Produktionsgesellschaft, er hat ja auch Filme produziert, die ernst waren, sowas wie Die Fliege zum Beispiel. Stimmt, hat Brooks produziert. Ja, ja, ja, ja. Und dann hat er aber gesagt, ja, und dann habe ich da, ich habe zum einen meinen Namen nicht draufgesetzt, weil und zum zweiten hätte ich auch nie bei einem ernsten Filmregie geführt. Ich glaube, ich könnte das. Ich hätte das vielleicht auch ganz gerne gemacht, aber mein Name war so sehr verknüpft mit diesen Spoof-Filmen, dass das nur geschadet hätte. Und es klang fast so ein bisschen traurig auch, weil es so reflektiert klang, dass er eigentlich gerne, dass er gerne Regie geführt hat, dass er gerne mehr gemacht hätte und auch gerne ernste Filme. Und wenn man diese Filme sieht von ihm, diese Spoofs, vor allem die späteren, finde ich, ja, man sieht das, er könnte das. Könnte, er total. Er könnte eine ernste Geschichte erzählen, aber er war tatsächlich, und er hat wahrscheinlich recht, er war einfach so festgelegt auf dieses Comedy-Fach und niemand hätte einen Mel Brooks Tragödie gucken wollen. Ja, aber es ist toll, zeigt Größe und dass er kein Ego hat, sondern dass er einfach sagt, okay, ich gucke mir die Situation an mit meinem Namen, was ist da realistischermaßen drin und was nicht und was ist möglich und was ist nicht. Vielleicht hat er sogar ein bisschen unterschätzt, was er könnte. Ich glaube, dass er es hingekriegt hätte, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen, ernsthafte Filme zu inszenieren. Aber Aber das zeugt von einer gewissen Form von Humbleness, wie sagt man im Deutschen? Bescheidenheit. Ja, genau, eine bestimmte Form von Bescheidenheit, die einfach wichtig ist, glaube ich, für die Arbeit auch an komischen Stoffen, an lustigen Filmen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das, wo die ganze Spoof-Industrie spätestens Anfang der 90er komplett falsch abgebogen ist. Ja. Weil keine Filme mehr, keine Geschichten mehr erzählt werden, sondern einfach nur noch Gag auf Gag auf Gag auf Gag folgt. Ja, so Ideenkino, ne? Wo du eine Szenenidee nach der anderen hast und keine, die Verbindung existiert eigentlich nicht. Du hast 2 Millionen Filmreferenzen, aber es fehlt einfach die Geschichte, die das zusammenhält. Und Zucker Abrahams und Brooks waren die das damals zur Perfektion gebracht haben. Ja. Zum einen eine Geschichte zu erzählen, an der man mitfiebernden dranhängt. Ja. Und zum anderen trotzdem halt Comedy-Fest abzufeuern. Ja, voll. Und Brooks kam eher aus der Geschichtenecke, weil Brooks ist ja auch immer alberner geworden mit der Zeit mit seinen Filmen und total. So seine späteren Filme haben auch deutlich mehr Gags drin als seine früheren. Und Zucker Abrahams kam eher aus der Spoof-Ecke, also eher dieses, wir machen einen Gag nach dem anderen. Ja. Und in der Zeit, so Mitte der 80er, als beide auf ihrem kreativen Höhepunkt waren, haben beide Richtungen das geschafft, irgendwie das perfekt zu vereinen. Ja. Deswegen glaube ich, also Spaceballs, wir sind in der Zeit, in der die Spoof-Filme ihren Höhepunkt hatten und danach ging es irgendwie bergab. Oh nein. Ja, es ist traurig. Ja. Aber weißt du, das bezeichnet, dass ich auch als eine der wenigen Sachen am Anfang aufgeschrieben habe, weil ich total im Film drin war und deswegen nicht viel aufgeschrieben habe und nicht einfach jeden Gag aufschreiben wollte, habe ich aufgeschrieben, sehr, sehr gutes Worldbuilding. Auf jeden Fall. Das schafft Mel Brooks in diesem Film total gut. Du weißt sofort, in welcher Welt du bist und was das soll und wer was wie in Verbindung steht und wie die Welt funktioniert. Ja. Das ist super. Und das finde ich auch tatsächlich, das ist was er Star Wars voraus hat. Also Star Wars startet... Willst du sagen, dass Star Wars ein schlechtes Worldbuilding betreibt? Ja. Wow, okay, das musst du mir genauer begründen. Also wir reden hier von Star Wars Episode 1, ne? Wir reden nicht von dem Star Wars Universum als Ganzes. Wir reden von Star Wars Episode 1, der 1977 gedreht wurde, ohne eine Fortsetzung im Sinne zu haben. Ja. Und als Reminiszenz an diese klassischen Science-Fiction-B-Movies. Okay. Mitten in der Handlung startet, mitten in der Action startet. Ja. Und uns versucht, die Welt so nach und nach durch die Handlung zu erklären. Ja. Und das ist ein tolles Anliegen, finde ich. Ja. Weil da gibt es halt nicht diesen haben das alle verstanden Moment, sondern es ist tatsächlich, die Handlung passiert natürlich, es gibt keine Erklärbär-Szenen, aber Star Wars stolpert dabei immer. Und ein Grund, woran das liegt, ist, dass er, wenn man sich den Original Star Wars nochmal anschaut, stellt man fest, dass der eine wirklich holprige Handlung hat. Der hat am Anfang diesen großen Action-Klotz und dann haben wir sehr lange einfach nur diese Geschichte von Luke und Obi-Wan, die zusammen unterwegs sind und dahin fliegen und losgehen und dann bei Han Solo und dann fliegen sie mit dem in den Weltraum. Und dann haben wir nochmal einen Action-Klotz und dann stolpert es irgendwie so Richtung Finale. Und ein Problem ist, dass er sich nicht entscheiden kann, welchen Protagonisten er im Fokus haben will. Wir haben Han Solo und wir haben Luke Skywalker. Ja. Und diese zwei Protagonisten und zwei potenzielle Identifikationsfiguren machen es unglaublich schwierig. Na, finde ich. Das kann er sich leisten. Person festhalten zu können. Nee, finde ich nicht. Ich finde, das kann er sich voll leisten, weil die auch unterschiedliche Dinge bedienen. Ah, ich weiß nicht. Ich finde, das ist aufgebläht dadurch. Also das sind beide interessante Figuren und das machen dann die nachfolgenden Filme besser. Ja. Weil auch meiner Meinung nach George Lucas nicht der beste Regisseur ist. Wenn George Lucas seine eigenen Filme inspiriert, dann ist das immer so ein bisschen... Und es ist dadurch einfach so ein bisschen chaotisch und ein bisschen stolpernd. Während Spaceballs einfach mal stringent eine Fantasy-Action-Geschichte erzählt. Aber das muss man auch sagen, Mel Brooks... Wichtigst, also wenn der eine Class halten würde vor Filmstudenten, das erste und das letzte, was er sagen würde, wäre Exposition, Exposition, Exposition. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, das ist sein Ding. Er sagt, okay, es muss klar sein, dass alle wissen, auf welchem Zug wir sind, wann der losfährt, wohin der fährt und an welchen Sehenswürdigkeiten fährt er vorbei. Das ist ihm wahnsinnig wichtig. Aber deswegen hat man ja auch so viel Spaß mit diesem Film. Ja, natürlich. Und so ein Regisseur wie Steven Spielberg macht das auch so. Das stimmt, wenn du dir was anguckst wie Jurassic Park, großes Blockbuster-Kino macht es auch so. Ja. Und ich finde, wenn man sich auf dieser Linie bewegt, Fantasy, Blockbuster für die ganze Familie, an der alle Spaß haben, an der der 7-jährige Sohn genauso viel Spaß hat wie die 30-jährige Mutter. Ja. Genau das war es nämlich bei uns in unserem Fall. Meine Mutter habe den Film geguckt, weil meine Mutter den geliebt hat. Ah, okay. Dann musst du das so machen. Und dann funktioniert das auch, wenn du es so machst. Und wenn du dann versuchst, dir selbst zu sehr so diesen Kunst Ansatz mitzugeben, dann wirkt der eher störend. Und das ist das, was Star Wars ein bisschen macht. Nicht nur Episode 1, sondern auch Episode 4, sondern auch Episode 5 und 6. Aber es gibt ja auch Filme, die das nicht machen, ne? Die überhaupt nicht sagen, wo sie hingehen und sie sind trotzdem gut. Ja, auf jeden Fall. Everything, nicht Everything Everywhere, sondern I'm Thinking of Ending Things oder sowas. Es ist halt Kunstkacke. Es ist eine komplett andere Art von Kino. Ja. Und das hier ist ein, das hier ist eine Achterbahnfahrt? Ja. Auf jeden Fall ein Vergnügungspark. Ja, auf jeden Fall. Das ist kein Museum, das ist ein großer Vergnügungspark. Ja, ja, ja, total. Und dann hast du mehr Spaß, wenn du weißt, wo es zur nächsten Achterbahn geht. Und wenn du nicht unterwegs die Karte aufklappen musst und dann die Karte durchliest und irgendwelche kryptischen Zeichen hast. So sind wir gerade falsch abgebogen. Wir sind gerade komplett falsch abgebogen. Wir wissen nicht mehr, wo links und rechts die Sehenswürdigkeit ist. Lorene Yarnell spielt Dot Matrix oder Dottie, wie sie im Deutschen hieß. Ja, die Roboterfrau, die C3PO-Kopie, die von Joan Rivers gedappt. Virgin Alarm! Okay. Das ist so toll. Und es ist wirklich, und auch wieder hier, Kudos, die Kostüme sind geil. Ja, also sie wird dann in der Gegend rumgetragen und man sieht, dass sie einfach nur eine hohle Gamasche über ihren normalen Schuhen hat, aber es ist, naja, okay, ist in Ordnung. Was ich ein kleines bisschen traurig finde, ist, da steckt ja eine Person drin. Ja. Und zwar eine Schauspielerin. Lorene Yarnell, ne? Und die Schauspielerin im Kostüm hätte ja auch super die Stimme geben können. Hat sie auch gemacht während der Dreharbeiten. Mel Brooks hat danach gesagt, die klingt nicht so comedic, wie ich das gerne hätte. Es ist ziemlich hart und es ist das, was wir haben ja gerade im Science-Fiction-Genre haben wir ja noch ein prominentes Beispiel, wo das auch passiert, nämlich Star Wars. Ja. Wo auch der Typ im Kostüm komplett jemand anderes ist, als der dann nachher seine Stimme leiht, Gott sei Dank. Weil die Stimme von Darth Vader ist schon sehr, sehr ikonisch geworden. Ja, ja, ja. Und hier in dem Film kommt es ja auch nochmal vor, nämlich mit Pizza da Hut, beziehungsweise viel besser im Deutschen, Pizzamampf. Was? Pizzamampf habe ich gar nicht mehr im Kopf, okay. Aber Pizza da Hut ist großartig. Wo zwei Schauspieler sogar im Kostüm stecken, Richard Caron, der ursprünglich das gemacht hat, und danach Rick Lazzarini. Weil Richard Caron keine Lust mehr hatte, nachdem er sich an dem künstlichen Käse, der darunter drauf fast verbrannt hätte. Mhm. Das Kostüm muss ein Albtraum gewesen sein. Ja, es war wahnsinnig heiß und es hat zwischendurch angefangen zu dampfen und alle haben sich gefragt, was ist denn da los? Brennt da irgendwas? Und Mel Brooks so, nee, noch ein Take, schnell, mach noch. Und Don DeLuise, also einer von Mel Brooks großen Leuten, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet, der hat dann seine Stimme geliefert. Ja. Und genau, also das gehört vielleicht auch einfach zum Genre dazu. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand's schade. Wo wir gerade bei den Stimmen sind und Darth Vader und Lord Helmchen, der hat ja, wenn er das Revier runter macht, eine sehr viel tiefere Stimme. Ja. Und er hat einen afrikanischen Akzent. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Er hat einen afrikanischen Akzent und zwar hat er den Schauspieler nachgemacht, der Darth Vader gesprochen hat. Oh mein Gott. Er hat das getan. Ja. Er hat Blackfacing in der Stimme betrieben. Nein, das darfst du mir nicht antun. Es tut mir leid, aber ich hatte so viel Spaß. Das ist die Geschichte dahinter. Ja, okay. James Earl Jones übrigens, um den Namen noch zu nennen, der Darth Vader synchronisiert. Ja, aber Rick Moranis, warum bist du ein Rassist? Tu das doch nicht. Ja, es tut mir sehr leid, aber es war so. Mann, das sind so Witze, die mir, teilweise gehen mir offensichtlich auch als Erwachsener die Witze an mir vorbei und als Kind sind das auch ganz viel. Ja, natürlich. I love Uranus. I love your anus. Ist als Kind komplett an mir vorbeigegangen. Natürlich. Wusstest du, dass Barf bzw. Waldi, wie er im Deutschen heißt, ursprünglich eine Gansmaske haben sollte über den gesamten Kopf? Aber da kommt das durch, was Mel Brooks für mich auch ausmacht. Mel Brooks ist ja wahnsinnig jiddisch. Ja. Also viel mehr, also der setzt ja auf jedes Bild und auf jeden Gag noch eine jiddische Komponente drauf. Definitiv. Also ist unglaublich. Und im Making-of ist er auch wahnsinnig jiddisch und erzählt, ich bin Jude, wenn ich mir diesen Typen leisten kann, dann will ich den auch sehen. Also macht mir da keine Hundemaske drauf. Ich will den auch erkennen. Das wäre auch sehr gruselig, so eine komplette Hundemaske. Genau das Gleiche hat er auch zum Beleuchter gesagt. Ich habe diese Wand da hinten bezahlt, also leuchte sie gefälligst an. Deswegen ist der Film auch nicht so schattenreich, sondern sehr hell ausgeleuchtet. Natürlich. Weil Mel Brooks auch einer der Comedians ist, der wie Chaplin damals gesagt hat, ich will alles sehen, Komödie ist eine leichte Geschichte, mach mir nicht so ein düsteres Drama draus. Knall mir Licht drauf, was nicht unbedingt immer stimmen muss. So, bevor wir hier weiterreden, möchtest du Tee, Plor? Oh ja, bitte, das wäre sehr nett. Ich habe gerade ganz verzweifelt auf die Teekanne gezeigt, weil ich jetzt wirklich eine trockene Kehle habe. Gib mir deine Tasse. Und stattdessen, statt der Maske, statt der Ganzkopfmaske haben sie sich dann ja für die Ohren und den Schwanz entschieden, die mit Fernbedienung gesteuert wurde, die elektronisch gesteuert wurden. Und offensichtlich gab es irgendwann einen Moment, wo Mel Brooks gesagt hat zu denen, die das Ding bedient haben, ey Leute, macht ein bisschen weniger. Ja, genau. Weil der Schwanz von Waldi bzw. Barf hat die ganze Zeit gewackelt. Die Ohren haben sich die ganze Zeit bewegt. Der Schwanz allerdings ist von ihm selbst gesteuert. Ah, der war von ihm selbst gesteuert, genau. John Candy. Ja, großartig. Der macht das toll. Der gerade da so im Begriff war, einer der großen Comedians der 80er Jahre zu werden. Also er war schon bekannt. Er war schon sehr bekannt, deswegen haben sie ihn ja auch als Star mitgenommen. Und er sollte nicht durch diesen Film, aber durch andere Filme, die danach oder zeitgleich kamen, noch mal ein Stück bekannter werden. Und ich finde ihn toll. Ich liebe John Candy. Ich finde, John Candy ist so einfach so ein sympathischer, netter, witziger Typ. Ich habe nicht viel von ihm gesehen sonst. Ich Kevin allein zu Hause. Ja, das stimmt. Ja. Danke für den Tee. Ja, John Candy, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich John Candy auf der Leinwand sehe. Man muss dazu aber sagen, er hat auch in sehr vielen mittelmäßigen Filmen mitgespielt und auch in sehr vielen Filmen, die vor allem durch seine Präsenz getragen werden sollen. Also wo sich jemand ein halbherziges Skript ausgedacht hat mit irgendeinem netten, verrückten, anstrengenden, dicken und gesagt hat, das ist John Candy. Okay. Und dann muss der Film irgendwie funktionieren und da ist viel, viel Mist dabei rumgekommen. Okay. Aber der Typ John Candy ist einfach toll. Genau wie Rick Moranis, der... Der hat ja irgendwann aufgehört, ne? Der hat ja aufgehört, weil er irgendwie Familie und ich glaube, er hat eine kranke Frau gehabt oder so, um die er sich gekümmert hat und dann gesagt hat, mir doch egal, ob ich eine Karriere haben könnte, ich kümmere mich um meine Frau. Was total süß ist. Herzerwärmend. Ja. Ich habe vor kurzem nochmal ein Interview mit ihm gelesen, weil irgendwas gab es jetzt, wo er eventuell wieder auftauchen soll. Spaceballs 2? Das ist nämlich in der Mache. Ja, ich weiß. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr ich zittere um dieses Ding. Weil ich denke, um Gottes Willen, ihr könnt ganz viel falsch machen. Aber wenn ihr es richtig macht, ist es geil. Nachdem sie sehr viele Witze drüber gemacht haben. Ne? Sie hatten überlegt, Spaceballs 2, The Quest for More Money, wird ja auch tatsächlich im Film thematisiert. Genau. Und Mel Brooks hat aber eigentlich die Idee, ein Spaceballs 3, The Quest for Spaceballs 2 zu machen. Das war nicht Mel Brooks' Idee. Es war nicht Mel Brooks. Verdammt, wer war's? Ich glaube, John Candy. John Candy? Ja. Ich danke, John. Aber es ist so ein geiler Titel. Auf jeden Fall, absolut. Spaceballs 3 in the search for Spaceballs 2. Ich find's super. Und auch da wieder, wie gesagt, also Star Wars Episode 5 und 6 waren abgedreht. Mel Brooks hat das natürlich verarbeitet, ne? Ja. Also sowohl das Merchandising, den Merchandise-Wahn, als auch diesen Fortsetzungswahn, der in den 80ern, der Film ist von 87, ja sehr krass war. Also heute ist es schlimmer. Ja, heute stimmt. Werden mehr Fortsetzungen gedreht und schlimmere. Aber damals in den 80ern hat das so angefangen, dass sie... Das Filmreihen, Rocky, Rambo. Ja, genau. Was einmal erfolgreich war, muss nochmal gemolken werden. Ja. Das ganz, ist halt das Ding. Ganz schlimm, die Horrorfilme, die Slasher-Filme, das war die Zeit, in der es 2 Millionen Freitag der 13. Teile gab. Einfach, gibt's ja immer noch. Ja. Naja. Genau. Ja. Aber wenn wir gerade beim Film anfangen waren, also, dann kommt ja auch dieses Wohnmobil, was ein super Kommentar auf den Millennium Falcon ist. Weil das ist, was ist der Millennium Falcon, wenn nicht ein Wohnmobil eines Singles, das in der Gegend rumfliegt? Das ist so geil. Ist so geil. Und ich fand das damals wirklich schick als Kind. Ja. Und ich finde es heute auch noch schick. Es sieht cool aus. Und es ist in sich total stimmig. Auch wenn man dann reinguckt, dann sieht man den Müll auf dem Boden liegen und die Kleidung und so. Mhm. Das ist einfach so eine Bachelor-WG, ne? Total. Auch die beiden Typen, Barf und Lones, die nicht das Klo sauber machen. Nein. Super geil. Man will sich gar nicht vorstellen, wie es da drin stinkt, weil man kann auch nicht einfach mal so spontan lüften. Ich würde mich auch nicht retten lassen von so einem Ding. Das ist übrigens ein Hund geworden, weil Chewbacca tatsächlich auch inspiriert war von dem Hund von Steven Spielberg, glaube ich, der Indiana hieß, oder? Ja, genau. Das war die Indiana Jones Geschichte. Und Chewbacca war davon inspiriert. Ja, genau. Ach, wie schön. Und dann hat er halt die gleiche Inspiration genommen und hat gesagt, ich mache einen Hund draus. Ein Möter halt, Mensch halb Köter und mein bester Freund. Ja, ich bin mein bester Freund, ist so süß. Oh. Vielleicht, also das ist natürlich pure Nostalgie, aber die Synchronisation, die deutsche Synchronisation von diesem Film ist wirklich gut. Ja, natürlich. Aber vielleicht ist es wirklich pure Nostalgie. Das ist wahrscheinlich. Sie haben auch ganz viel, also jetzt im Englischen das nochmal zu sehen, ich habe ihn zum ersten Mal in Englisch gesehen. Ich auch. Viele Gags gehen im Deutschen verloren. Sowas wie Pizza da hat. Ja. Was sie aus Pizza da hat, Pizza Mampf machen. Ja. Aber Pizza hat kannte damals in den 80ern wahrscheinlich auch kein Mensch in Deutschland. Nee, nicht so richtig. Ich finde übrigens, wenn du bei Pizza hat bist, dieses Make-up von diesem Roboter, das ist ja mal der Hammer. Ja. Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja keine Appliance oder sowas, keine Prothesen, sondern es ist nur Make-up. Ja. Die haben da einfach nur Silber-Make-up ordentlich und auf eine so gute Weise ihn da zum Roboter gemacht. Das ist so toll. Das ist total krass. Mit der Brille zusammen und so. Der Typ macht das auch super, spielt das toll. Das ist krass. Der Film ist an so vielen Stellen, und ich werde auch gleich, wenn wir nachher zu Joghurts Kostüm und Schminken kommen, werde ich auch noch was dazu sagen. Der ist polished. Ja, das sind wirklich. Verdammt gute Schminke, und ich finde diesen Roboter überzeugender als die ganzen Viecher, die in der Star Wars Kneipe 1977 rumgehangen haben. Dann musst du aber auch einmal sagen, wie viel der Film gekostet hat. Dieser Film hat 22 Millionen Dollar gekostet. 22,7. Der war nicht günstig. Und Star Wars hat auch nicht mehr gekostet. Ja. Und der war 10 Jahre nach Star Wars. Die Tricktechnik war deutlich besser. Es war einer der ersten Filme, der mit Greenscreen gearbeitet hat. Mit Bluescreen. Bluescreen. Und es ist so krass. Die haben Angst. Die hatten alle Angst, weil sie gedacht haben, ja, so ein riesiger Bluescreen. Es war der größte Bluescreen, den je jemand in einem Film verwendet hat. Die haben ein riesiges Teil aufgebaut dafür, für diese Brücke, wo da Lord Helmchen mit seinen Schergen ist. Riesiger Bluescreen. Und alle haben gelbe Brillen getragen, weil sie gedacht haben, dass sie davon Augenschäden bekommen von diesem riesigen Bluescreen. Weil irgendjemand mal gesagt hat, ja, das ist aber schädlich, und irgendwie haben sie alle Angst gehabt. So niedlich. Großes Special-Effekt-Spektakel. Wir werden, glaube ich, immer mal wieder drauf zu sprechen kommen. Ja. Dass sie wirklich gute Masken haben, gute Kostüme, gute Special-Effekte. Diese Lichtschwerter, die sie dann, das ist ja so großartig. Alter, sieht die sind aus. Sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, man muss wirklich mitdenken, dass das Ding 10 Jahre nach Star Wars gedreht wurde. Das heißt, die Tricktechnik war deutlich besser, deutlich weiter. Ja. Und dementsprechend sieht sowas wie die Lichtschwerter sieht einfach mal besser aus als im Original Krieg der Sterne. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir kommen zu unseren Antagonisten des Films. President Scroop. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, dass das ein Anagramm auf Brooks ist. Fast backwards, nicht ganz, aber zumindest ein Anagramm. Ja, er spielt zwei Rollen. Einmal diesen Typen, der irgendwie den Spoof auf den Imperator sein soll. Am ehesten, aber auch nicht so wirklich. Ja. Es ist eigentlich nochmal der Bürgermeister aus Placing Settles. Es ist eigentlich ist es nochmal die Rolle. Stimmt. Es ist einfach der Bürgermeister dieses von Spaceballs. Es ist der in dem Film Planet Moron, wenn er so gehießen hätte, der namengebende Moron gewesen wäre. Er ist nämlich der dümmste Anführer, den man sich vorstellen kann, und gleichzeitig der Mann mit der meisten Macht in dem Film. Das ist super. Ich finde diese Beaming-Geschichte so großartig, weil er schon Angst vor der Technik hat. Und dann passiert ihm das auch noch. Und er hat so viel Spaß gehabt. Er hat so viel erzählt darüber, dass er so Spaß hatte mit diesem Hintern da, den er sich da anschaut und sagt, warum sagt mir keiner, dass ich eine dicke Kiste habe? Was soll das? Ich weiß noch, ich fand das immer eine der lustigsten Szenen, wenn er dann sagt, okay, nee, ich gehe dann doch lieber zu Fuß. Und dann ist eine Tür. Und er geht eine Tür weiter. Jetzt passiert das, was ich die ganze Zeit befürchtet habe. Wir werden die ganze Zeit Gags wieder Nein, Moment. Ich glaube, das ist ja ein politischer Kommentar und eine Auseinandersetzung mit den Elterntaxis, die 5 Meter fahren, um an der Schule zu halten. Oder mit den Leuten, die es nicht schaffen, 10 Minuten zu Fuß zum Edeka zu gehen, sondern mit dem Auto dahin fahren müssen. Ich fühle mich auch ertappt. Ja. Das ist auf jeden Fall Kritik an Verkehrsverhalten in unserer modernen Gesellschaft. Mhm. So ein nachdenklicher Film. Snotty ist toll. Ah, ja. Nobody knows the trouble. Da sind wir noch nicht. Moment. Okay. Und wir sind noch nicht mal so weit, dass ich jetzt sagen könnte, nein, wir sind jetzt im Jetzt. Das kommt gleich. Schon bald. Wann? Wer? Wo? Okay. Also, zurückspulen. Wir müssen zurückspulen einmal den Film. Diese Szene wird nie wieder gezeigt. Prinzessin Vespa wird eingeholt von Spaceballs und sie schießen Warnschüsse. Und wer ist das? It's an Asshole. Ja, die heißen alle Asshole. Aber was für ein billiger Gag, oder? Also es ist so geil. Er ist wirklich der Vater der Dad-Jokes. Auf jeden Fall. Dieser Film ist ein einziger Dad-Joke. Ein einziger Penis-Joke und ein einziger Dad-Joke. Ich sitze schon auch oft da und schüttel mit dem Kopf und denke mir, meine Güte, musst jeden mitnehmen, der dir irgendwie auf dem Weg Weg liegt. Aber ich respektiere das auch. Ich kann damit voll mitgehen. Ich schaffe das nicht. Dieser Film überrollt mich so, dass ich mich dem komplett ergeben muss. Ich lache über jeden einzelnen blöden Witz. Den ganzen Scheiß. Es ist voll mit Penis- und Hodenwitzen. Ja. Und ich lache über jeden einzelnen. Und ich sitze da also es ist voll die Nostalgie natürlich auch, wie mein achtjähriges Ich, das da sitzt und total viel Spaß hat und den Film genießt und lacht und den dann auf dem Schulhof zitiert. Mhm. Und ich freue mich drauf, den dann mit dir wie auf dem Schulhof zu zitieren. Ja. Und ich fühle mich einfach mal fucking 30 Jahre jünger jetzt gerade. Und ich war so überrollt, dass ich ganz lange nicht mitbekommen habe, dass der Schlips vom Lord Helmchen auch ein Penis ist. Mit Hoden. Brooks geht all in, was den Peniswitz betrifft. Ja. Und dann haben wir einen unserer großen Cameos. Wir haben Michael Winslow aus Police Academy. Oh ja, super. Also, sie sagen, sie haben geschätzte $1,000 eingespart, weil er diese Geräusche selber gemacht hat. Und es ist so schön, dass er diese Rolle aus Police Academy, wo er einfach den Scheiß die ganze Zeit machen muss, nochmal wieder beleben darf. Und das ist, was soll ich sagen? Jamming Radar ist wahrscheinlich der beste Wortwitz aller Zeiten. Jamming Radar? Vielleicht. Vor allem, weil er dann aus dem Monitor rauskommt. Ja. Wie funktioniert Datenübertragung in dieser Welt? Reden wir nicht drüber. Wir sehen das ja auch später mit der Instant Cassette. Datenübertragung und so weiter, das ist ein ganz eigenes Thema. Es ist auf jeden Fall, also wenn wir dazu kommen, das ist ein tiefer philosophischer Punkt, wo wir ganz tief reintauchen müssen. Ja. Aber jetzt werde ich doch ein bisschen rausgerissen, weil, also, Barf rettet Prinzessin Vespa und Dot Matrix und die können im Weltraum atmen? Natürlich. Die gehen einfach rüber. Alles in Ordnung. Ich habe beim Gucken tatsächlich ist mir gar nicht aufgefallen. Kurz bevor du gekommen bist, habe ich noch mal ein bisschen durchgeskippt. Da ist es mir aufgefallen. Da habe ich dann gedacht, Moment mal. Man kann auch nicht mehr, man muss dann die ganze Zeit dran denken, vor allem weil Luft ja so ein großes Thema ist. Das ist große Konflikt, das ist der MacGuffin in diesem Film. Oh. Die Luft von Planet Ruidia. Ja. Tja, ja, also ich glaube, die haben eine riesige Luftblase um die Raumschiffe drumherum. Sie sind ja auch in diesem Tractor-Beam von Spaceballs, ne? Stimmt, kann man da drin atmen, wobei das seltsam ist. Warum sollten sie ihren Tractor-Beam mit Sauerstoff auffüllen, vor allem wenn sie ein Sauerstoffproblem haben? So viel dazu. Sind wir schon bei den Puppen? Ich will endlich zu den Puppen. Nee, wir müssen noch ein bisschen vorspulen dabei. Sie fliehen und mit Licht und wir haben die Lichtgeschwindigkeit. Oh, Platt. Habe ich auch als Kind überhaupt nicht verstanden, was das jetzt soll. Aber es ist so großartig. Oh, wie toll. Fantastisch. Ja, einfach über sie drüber hinweg und dann mit diesem Schottenmuster. Das ist flat. So geil. Es sieht so schön aus. Ja, es sieht so schön aus. Es sieht wirklich schön aus. Und wir haben diese 2001, also wir haben noch gar nicht so viel gesagt, und Star Trek, in beiden Filmen kommen diese Muster vor, durch die man dann fliegt, wenn man, sehr schön. Das ist großartig. Okay, pass auf, verteilte Rollen. Entschuldigung, Leute, da müsst ihr jetzt durch. Hast du es vor dir liegen? Now, you're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? We passed it. When? Just now. We are now at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just now. When will then be now? Soon. Die Szene wird ja vor allem dann auch nochmal so schön, weil Lord Helmet, Dark Helmet, dann komplett den Überblick verliert und sie schon über was ganz anderes reden und er immer noch aus dem Hintergrund einfach nur verzweifelt ruft, where? When? Who? Ja, das stimmt. Das ist sehr süß. Wir haben, es ist die erste Metaszene in diesem Film, ne? Und sie ist so geil! Also, man muss sagen, Mel Brooks ist wahnsinnig stolz auf diese Szene und verpasst es nicht, das immer wieder zu sagen. Zu Recht! Ich finde auch, dass er absolut zu Recht, ich weiß nicht, ob das vorher in der Form existierte. Weil, also, auch VHS war ja relativ neu. Ja. Und dann diese Form der Videoausleihe damit eben auch total neu. Und dann gleich so einen Meta-Witz reinzubauen. Und ich fand den grandios. Richtig, richtig, richtig gut. Das ist tief philosophisch, ne? Wenn sie drüber debattieren, was passiert, was bedeutet Zeit? Mhm. Was bedeutet Zeit im Film? Was bedeutet Zeit im Film im Verhältnis zur Zeit in Wirklichkeit? Mhm. Was ist Echtzeit? Und wie wichtig ist es, all deine Filme nochmal zu präsentieren? Ja. Es ist schon extrem selbstverliebt, dass er nur seine Filme da stehen hat. Mr. Rental oder sowas heißt das Ding. Und dann stehen da alle Filme von Mel Brooks bis zu diesem Punkt. Ja. Ah, ich habe ganz tolle Filme gemacht. Schaut mal. Es ist einfach eine geile Szene. Es ist wirklich, also auch davor schon, sie spulen dann ja durch den Film durch und Instant Video, allein diese Idee. Ja, total geil. Und dann dieses Now und der Blick in die Kamera und dann nochmal diese Armbewegung vor der Kamera, ja, genau, um zu gucken, was passiert hier. Und es ist technisch natürlich total simpel gemacht, aber es ist total clever gemacht dadurch, weil sie müssen ja irgendwie gucken, wie sie dann, ne, wie kriegt man diese Stellen hin und so. Das heißt, sie müssen die Szene auch so schreiben, dass das möglich ist, in einer Einstellung von vorne. Und es ist super gemacht, finde ich. Es ist fantastisch. Ich toll bin zusammengeklöppelt. Und ich denke den Rest des Films übers Now nach. Ja. Okay, und der nächste große tolle Punkt: durchkämmt die Wüste. Ich finde es so, das ist so hängen geblieben bei mir als Kind. Absolut. Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob das der beste Gag ist, aber es ist der Gag, der bei mir hängen geblieben ist. Und Jahre später ich immer wieder noch in fragende Gesichter sage: durchkämmt die Wüste. Und keiner versteht, was ich meine. Das ist eigentlich der lameste Kalauer, den man sich vorstellen total kann. Aber er ist so witzig. Vor allem auch, weil die Exekutive ist halt so großartig. Du hast den einen Kamm, der durch die Wüste gezogen wird, dann wird rüber geschwenkt auf den zweiten Kamm, der auch nicht viel besser ist, und dann rüber zu dem anderen kleinen Kamm, den dann noch zwei Leute ziehen. Oh. Das ist unter anderem was Mel Brooks so genial macht. Er zeigt dann, er hat dann wirklich einfach gute, große Kämme gemacht. Ja, die sind genau. Einfach, das ist ein überzeugender Kamm. Absolut. Und es sind verschiedene Designs. Ne? Mhm. Er hat das nicht cheap umgesetzt, sondern er hat sich wirklich Mühe gegeben, dass wir drei verschiedene Kämme haben, dass die irgendwie schick aussehen, dass die glänzen und dass die schön Streifen im Sand hinterlassen. Genau. Und dass der eine Typ dann noch sagen kann, we ain't found shit. Ganz wichtig. Und jetzt kommen zu den Puppen. Ah, der Gag. Natürlich. Gag. Ding, ding, ding. Das Großartige, was wirklich großartig ist, es gibt eine DVD mit Commentary von denen. Und die ganze Zeit macht es nur ding, ding, ding. Es ist toll. Es war anderthalb Stunden lang. Ja, es ist einfach den gesamten Film über. Und ich finde die Idee so genial. Und es gibt im Internet ein Video von jemandem, der das guckt und der sich drüber aufregt. Ja. Und ich denke nur so, nein, du hast den Gag nicht verstanden. Das ist genial. Es ist so großartig. Das ist toll. Das ist der Commentary-Track. Und die kommentieren halt den Film. So ist das. Freu dich drüber. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder iTunes, Apple oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Wie findest du Mel Brooks als Joghurt? Wie findest du das Kostüm? Es ist so großartig. Es ist genial. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn es ein erwachsener Mann auf seinen Knien ist, kleiner zu wirken. Ich habe es als Kind nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass der auf Knien ist. Ich habe mich gefragt, wie macht er das? Es fällt sehr auf, wenn man es weiß. Man merkt es als Erwachsener direkt. Ne? Ja, aber als Kind, ich war blown away. Großartig. Und das Kostüm ist toll. Und das Make-up ist der Hammer. Das Make-up ist Wahnsinn. Er hat auch die Hände, ne? Das ist auch wieder so all in. Mhm. Es ist halt wirklich der gesamte Körper. Ja. Und es hat ihm leider Ausschlag beschert. Ja, das muss richtig, richtig, richtig, richtig unangenehm gewesen sein. Und seine Knie waren danach auch erstmal hin. Also er hat echt schlimme Schmerzen gehabt dann mit den Knien. Aber all for the gag, er hat es einfach durchgezogen und hat gesagt, das muss einfach sein. Just plain Joghurt. Und er ist ja auch gar nicht so viel da. Er darf einmal diesen Merchandising-Gag machen, der echt gut ist. Der echt gut ist, der richtig gut ist. Spaceballs the Flamethrower. The kids love it. Und es ist halt auch wirklich geil, dass diese Szene dann die Initialzündung ist für das Merchandising-Zeug, was wir im Folgenden sehen. Dass wir die ganze Zeit im Film ab sofort Spaceballs Bettdecken, Spaceballs Klopapier und so weiter sehen werden. Spaceballs, Actionfiguren. Mousepads, was auch immer. Einfach fantastisch. Überall drauf geklatscht. Und genau, das haben wir schon gesagt, das war ein Bezug darauf, dass das George Lucas nicht wollte, dass sie Merchandising machen. Dann haben sie es halt einfach im Film verbraten. Ja. Und dann haben wir das Große, den Saft. beziehungsweise The Schwartz. Alan Schwartz. Ich wusste nicht mehr, dass es Saft heißt im Deutschen. Ja, im Deutschen war es der Saft. Der Saft, okay. Und im Englischen ist es Alan Schwartz. Ja. Mel Brooks Anwalt. Ja, der Rechtsbeistand von Mel Brooks kommt einfach in diesem Film vor. Und natürlich ist das für einen Spoof-Film nochmal eine schöne Meta-Ebene. Ja, absolut. Verklag mich doch. Ja. Und Schwartz ist wahrscheinlich so das Jiddischste, was man sich vorstellen kann. Das kommt noch auch dazu. Ja. Das ist so geil. So habe ich Mel Brooks als Kind übrigens nie wahrgenommen. Ich habe nicht verstanden, dass das der jiddische Humor ist, dass das der jiddische Humor ist. Ja. Das war für mich einfach, es waren einfach witzige Wörter. Ja. Okay, ich meine, die sind ja auch, wenn du es im Deutschen guckst, ist es halt der Saft und so. Ja. Aber auch diese anderen Anspielungen, die gemacht werden. Also gerade mit Droedia, ne? Wenn sie am Anfang da reinkommt und er sagt, na toll, das ist das, was mir noch gefehlt hat. A Jewish princess. She doesn't look Jewish. Genau. Funny. She doesn't look Jewish. Und das ist so krass. Ich find's super geil, weil er damit diese ganzen Stereotype irgendwie aufnimmt. Ja. Und das hat Brooks ja echt gerne gemacht in seinen Filmen. Auch später in Robin Hood dann zum Beispiel, wo er auch diesen Rabbi spielt und dann Beschneidungen hat. Ich nehme zwei. Warum kann ich das sofort zitieren? Moment, das ist echt zu viel. Wir können jetzt nicht anfangen, weitere Mel Brooks Filme zu zitieren. Shit. Where man remain in tights. Scheiße. Es ist nur eine Kicher-Episode, Plor. Ja. Nein, es ist nicht. Ich hoffe, ihr kichert einfach mit uns. Wir haben schon ganz viele nützliche Informationen gebracht. Rick Moranis hat als Lord Helmet die Actionfigur-Szene improvisiert, wenn er mit den Actionfiguren spielt. Es ist so großartig. Eine komplette Impro-Nummer. Die zweite großartige Szene, wo ich absolut flach liege. Und das Schöne ist, dass es wirklich nicht im Drehbuch stand und einfach Nacht vorher Mel Brooks diesen genialen Einfall hat und aber nichts schreibt dafür, sondern einfach ans Set kommt und sagt, Rick, wir haben folgende Idee. Wir machen das irgendwie. Improvisier was. Und ich finde das so geil, was er da improvisiert. Das ist fantastisch. Es ist fantastisch. Im Timing ist es wahnsinnig gut. Und dann kommt hinten dieser Typ rein und er sammelt schnell seine Figuren. Also, haben Sie was gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen, dass du wieder mit deinen Puppen spielst. Gut, sehr gut. Es ist so toll. Großartig. Und dann haben wir eine Szene, die ich als Kind, wo ich die Hälfte, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hälfte verpasst habe. Wenn sie drohen mit der Schönheits-OP und ihr sagen, und sagen, wir werden ihr die alte Nase zurückgeben. Ich habe das damals im 4:3 geguckt. Ich hab diesmal zum ersten Mal ihre Nase gesehen, ihre alte. Aha. Die ist abgeschnitten gewesen in was auch immer ich geguckt habe. Ich weiß nicht, ob es aus dem Fernsehen aufgenommen war oder VHS. Okay. Abgeschnitten im Sinne von die Seiten. Die Seiten sind weg. Ja, und das heißt, man sieht nur den Ansatz von ihrer Nase und der Rest verschwindet im 4:3 Fernseher außerhalb. Und ich dachte aber die ganze Zeit als Kind, das wäre der Gag, dass man die Nase nicht sieht. Ach. Und ich war voll irritiert und ich weiß auch gar nicht, ob ich so gut finde, weil ich fand das damals viel lustiger, dass man nicht wusste, wie die Nase aussah. Es ist halt die Karikatur einer jüdischen Nase. Ich weiß nicht, ob ich das witziger finde, weil ich fand das damals eigentlich ganz geil, dass man die Nase nicht sieht und nur darüber spekulieren kann, was für ein monströses Ding da an ihrem Gesicht hängen muss. Stimmt, ist eigentlich auch gut, ja. Genau, das war 4:3 hat mir damals eine andere Szene beschert. Oh, schön. Aber auch großartiger Gag natürlich, dass der König, um Gottes Willen, lieber sterben wir alle, als dass sie ihre Nase zurückbekommt. Ja. Das will ich meiner Tochter nicht antun. Und andererseits hätten sie sich durch dieses Schutzschild auch einfach brute forcen können, oder? Ja, eigentlich schon. 2, 3, 4, 5. Funny, I have the same code on my luggage. Ich hab's auch geliebt als Kind. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich den Film einfach nur deswegen jetzt noch so geil finde, weil ich ihn als Kind so geil fand. Ja, das ist schwer zu sagen, aber nein. Ich stehe zu meinen Worten. Okay. Das ist der beste Film, den wir je besprochen haben. Ganz eindeutig. Liebe Fans von ganz großartigen, wichtigen Filmen da draußen, ihr müsst einfach mal stark sein und weghören, wenn Plor sowas sagt. Ja, aber die Rettungstruppe naht, ne? Die Rettungstruppe naht. Oh, ich finde wirklich dieses Nobody Knows ist so toll, wie sie da in ihrem Gefängnis sitzt und die kommen. Sie singt Bass. Und das Schöne ist, sie haben ihr angeboten, jemanden zu finden, der das, die das für sie singen kann. Und sie sagte, nein, nein, ich krieg das hin. Ich mach das für euch. Und hat das wirklich dahin gelegt. Das hin. Das ist ihre Stimme. Es klingt richtig gut. Es klingt richtig, richtig gut. Total cool. Toll, ganz toll. Und dann haben wir den zweiten tollen, großartigen Meta-Gag, nämlich wenn sie vermeintlich gefangen genommen werden nach einem Sprung durch die Tür, den doch nur ein Stuntman schaffen kann. Und es sind die echten Stuntmen. Es sind die echten. Sie haben die Stunt-Doubles genommen dafür. Also ich weiß nicht, ob sie für die Prinzessin Vespa, da habe ich nicht mal genauer geguckt, aber Lone Star ist definitiv der Stuntman. Ach, und wie schön. Barf auch, und ich gehe davon aus, dass sie die anderen beiden dann auch genommen haben. Wie geil. Ich habe mich das gefragt und ich habe es nicht mehr recherchiert. Vor allem, weil sie den einen ja so als Hitler ausstatten. Als Hitler, ja, so mit, der so hat so ein Bärtchen. Ja. Und Mel Brooks hat einfach, ich glaube, in keinem Film hat er nicht wenigstens einen Hitler-Verarsche-Gag drin. Ja. Und das muss halt hier auch sein. Den hätte er auch woanders unterbringen können, weil natürlich sich Lord Helmchen als Hitler-Verschnitt absolut durchaus geeignet hätte, aber. Ja, und Scroop auch. Also den, ja, total. Der Präsident, die ganze. Ja. Es ist eigentlich eine Nazi-Zivilisation, genau wie das Imperium Nazis besteht bei Star Wars. Genau. Ja, es ist toll, dass er den Stunt-Doubles da mit einmal kurz würdigt. Ja, das ist super süß. Und dann haben wir die Transformation von Spaceballs One in eine in eine Mate. Mate. Suck, suck, suck. Diese ganzen blöden Sex-Gags habe ich als Kind einfach nicht verstanden. Auch, Dito. Überhaupt nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie gut ich die jetzt finde, aber es passt voll ins Bild. Das Geile ist ja, die Sexgags machen den Film nicht besser und nicht schlechter. Ja, der genau. Film hat halt damals auch funktioniert, ohne dass man diese ganzen Witze verstanden hat. Ja, total. Und deswegen ist es mir heute egal und deswegen kann ich sie heute auch einfach ignorieren und sagen, ja, dann ist es halt Spaceballs und ich muss nicht an Hoden denken. Ja. Und ich finde total schön, wie sie diese Bäume da rauszerren aus dem Berg, der ja das Logo ist eigentlich von Paramount. Ja, schön. Es ist Paramount, aber es ist auf jeden Fall, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich ist aber das Logo. Dieses Logo von Paramount. Und dann gehen die da raus, diese Tannen, und dann, wenn sie das wieder rein, die Luft wieder reinschießen, schießen dann halt das Video auch, einmal zurückgespult. Wird es einfach zurückgespult und ich finde es so süß, weil es so ein billiger Effekt ist, aber es ist, funktioniert genau, weil es auch so ein Comic-Ding ist. Es ist ganz fantastisch. Und dann wollen sie das Raumschiff in die Luft sprengen. Wir kommen zum dritten großen Metamoment, nämlich im Kampf von Lord Helmet mit Dark Helmet mit Lone Star mit den Lichtschwertern, wo der, das fand ich damals immer am lustigsten als Kind, weil das war der Meta-Gag, der so offen da liegt, dass ich ihn verstanden habe und sauwitzig fand, dass sie einen von der Kameracrew zufällig killen. I am was ist er? Your father's nephew, cousin's roommate. Schön, ja. Es ist wirklich ein geiler Kampf, den sie dann haben, ne? Ja, natürlich. Sie haben also zum einen, was für ein geiler Special-Effekt, wenn die Schwerter sich verknoten. Mhm. Alter, sieht das gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus, ja. Und dann ist es einfach mal ein actionreicher Kampf, wo verschiedene Sachen passieren und ein bisschen witzig, ein bisschen Action, das ist geil. Ja, naja, super. Und dann der Glückskeks. Vor dem Glückskeks haben wir noch unsere große Diner-Szene. Oh, groß. Hello, Baby. Und John Hurt wusste nicht, was auf ihn zukommt. John Hurt. Mel Brooks hat ihn anscheinend angerufen und gesagt, du, komm mal vorbei, wir drehen da ein bisschen was mit dir. Und muss nur einen Tag da sein, ich bezahle das Hotel, alles kein Problem. Ja. Und er dachte, er sitzt da halt irgendwie und zeigt seine Fresse und gut ist und muss nichts machen. Und dann hat er diese komplette Szene aus Alien nochmal, die ja komplett. Und die Figuren, die da bei ihm sitzen, die sind alle Stand-ins für die Crew. Absolut. Aus Alien. Wir haben einmal komplett die Alien-Schiffsbesatzung. Ja, ja. Und er darf auch wunderschön sagen, oh nein, ist schon wieder dieser Typ. Ja. Wenn das Vieh aus seinem Bauch kommt. Ja. Oh, wie schön. Diese geile Sache. Übrigens, ich habe natürlich Spaceballs auch gesehen, bevor ich Alien gesehen habe. Ja, natürlich. Und ich kannte das aber irgendwie, weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich hat meine Mutter mir davon erzählt, von Alien oder so. Ah, okay. Weil, also ich wusste, dass diese Szene Alien parodiert. Ja. Aber ich habe natürlich nicht verstanden, dass es so großartig ist, dass aus dieser wirklich, wirklich einschneidenden filmgeschichtlichen Szene, ja, dann dieser Moment wird, oh, dieser nervige Typ, der kommt ständig aus meinem Bauch raus. Das ist so schön trivialisiert. Ja, das total. Dieser Moment, oh nee, schon wieder eine Magenverstimmung. Ja, total. Und dann holt er seinen Hut und Stock raus. Und das ist eine Parodie auf Michigan J. Frog von Looney Tunes, ne? Michigan J. Frog ist total geil. Ist wahrscheinlich Peak Looney Tunes. Ja, wahrscheinlich, ja. Es ist, also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, es ist ein 10-Minüter, 5-Minüter. Es ist ein Zeichentrickfilm, der richtig großartig ist. Aus dieser Silly Harmonies, Merry Melodies Zeit. Ohne Worte, nur mit Musik, wo ein Bauarbeiter einen Frosch findet, der tanzen kann, ja, mit Stock und Hut. Aber immer, wenn er es jemand anderem zeigen will, stellt der Frosch sich tot. Ja. Und er will eigentlich damit Geld verdienen, aber das klappt nicht. Und der Frosch treibt ihn dann irgendwann in den Wahnsinn damit. Ja. Und es ist ein großartiger Cartoon, der kann nicht lange dauern. 10 Minuten findet ihr garantiert online irgendwo. Es ist so eine tolle Idee. Es ist wirklich super. Total geil. Und der Song, Hello My Honey, ich hab's schon gesagt, ist Hello My Baby aus dem Jahr 1899. Ein richtig früh aufgenommener Song. Krass. Von Howard and Emerson. Und es ist ein Film, der das Telefonat zwischen einem Mann mit seiner Freundin thematisiert. Und das war neu. Ne? Damals hatten kaum Menschen Telefon. 10% aller amerikanischen Haushalte hatten ein Telefon damals. Ja. Und das Wort Hello war das Telefon-Hallo. Also da, Hello my Baby, Hello my Honey, verstehe ich. Hello my Ragtime Girl. Ragtime Now, glaube ich. Okay. Weil das würde jetzt, Girl würde Sinn ergeben, weil er seine Freundin einfach dreimal anspricht. Ja. Willst du die Lyrics einmal hochholen und wir machen live hier eine Analyse aus einem Song von 1899? My Ragtime Girl. Ja, dann ist es das Girl, genau. Ja, Girl, genau. Und genau, Hello war das, was benutzt wurde, um am Telefon Hallo zu sagen. Das hatte sich einfach, das Hello ist noch eine relativ junge Anrede, ja, Ansprache. Ja, ja. Und es war damals tatsächlich, war das was im Telefon benutzt wurde und was offensichtlich auch fürs Telefon empfohlen wurde. Es tatsächlich gibt nicht viel dazu. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl, send me a kiss by wire. Aha. Baby, my heart's on fire. Okay. If you refuse me, honey, you lose me, then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Oh, das war doch bestimmt einfach nur ein Werbejingle der Telekom. Nein, das ist legit. Aber es war ein Song, der offensichtlich in so einer, also dieses Howard and Emerson war so eine Produktionsputze, die irgendwie einen Song nach dem anderen rausgehauen haben. Okay. Ne? Und die Möglichkeit, Songs aufzunehmen, war halt auch noch relativ jung. Ja, und damit wurde jetzt Geld gemacht und dann haben die halt wie blöd Langspielplatten bedruckt. Mhm. Und zwar genau von Arthur Collins auf einem Edison 5470 Phonographzylinder. Keine Ahnung, warum ihr diese Information irgendwie brauchen würdet. Und One Froggy Evening heißt der Cartoon aus dem Jahr 1955 von Warner Bros. Ja, guck dich an, es ist großartig. Es ist eine tolle Alien-Parodie, es ist einfach eine geile Szene. Es ist eine ikonische Szene. Ja. Wahrscheinlich die Szene, an die man denkt, wenn man den Filmtitel hört. Ja. Fantastisch, ja. Die Szene, an die man denkt, wenn man den Filmtitel hört. Wenn man Spaceballs hört. Dann denkt man an das tanzende Alien wahrscheinlich als erstes. Das heißt, wenn ich einmal in den Raum rufe, Hello my baby, hello my honey, denken alle sofort an Spaceballs. Hier auf jeden Fall eher, ja. Was uns zu unserer Top 3 bringt. Jingle. Unsere Top 3. Top 3, oh Gott, du wolltest Zitate. Die Sache ist die, weil ich eben diesen Satz hatte, durchkämmt die Wüste und immer an diesen Film denken musste und ich doch teilweise schockiert war, dass die Leute nicht sofort verstanden haben, wovon ich rede, habe ich gedacht, wir müssen Filme finden, wo man einfach nur einen Satz sagen muss aus dem Film und jeder weiß sofort, um welchen Film es sich handelt. Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Das ist Zurück in die Zukunft. 1 und 2. 1 und 2, ja genau. Einmal am Ende, einmal am Anfang. Und ich habe das Gefühl, wir müssen einen Wettbewerb draus machen. Oh Gott. Okay, versuchen wir es. Du hast den ersten schon gegeben. Ja. Jetzt bin ich dran. Ich gebe dir am Anfang die ganz einfachen. Wir machen eine schnelle Runde. Schnellere Runde. Okay. You like apples? Well, I got her number. How do you like them apples? Good Will Hunting. Sehr gut. Du bist dran. He's looking at you, kid. Oh, Casablanca. Uhuhu. Exterminate. Doctor Who? Ja, sehr gut. Und ich kenne Doctor Who kaum. Ja, aber deswegen habe ich ja das genommen. Und du musst immer schön imitieren, ne? Immer. You want answers? I think I'm entitled to. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Wie heißt der Film? Eine Frage der Ehre? Oder? Ja. A Few Good Men im Englischen. Wir hätten noch. You're gonna need a bigger boat. Der weiße Hai, Ja, sehr gut, sehr gut. Jaws. Oh, es wird schon schwerer, ich sehe. You shall not pass! Herr der Ringe. Sehr gut. I think we're not in Kansas anymore. Wir haben wieder zu viele Filme, über die wir schon gesprochen haben. Ja, das ist natürlich Dorothy aus Wizard of Oz. Ja, sehr gut. I carried a watermelon. Wie süß, ich habe eine Wassermelone getragen. Das ist Dirty Dancing. Ja. Hakuna Matata. Keiner nimmt uns die Philosophie. So, ich mach jetzt einfach weiter. Du musst den Film noch sagen. König der Löwen. I love the smell of napalm in the morning. Ach du Scheiße. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwieriger. Ich liebe den Geruch von Napalm im Morgen. Es riecht nach Tod. Ich glaube, er sagt, es riecht nach Tod. Ist irgendein Spoof-Film? Nein, es ist todernst. Okay, keine Ahnung. Apocalypse Now. Habe ich nicht gesehen. Verdammt. Okay, dann It's Alive! It's Alive! Es ist Frankenstein. Ja, genau. In verschiedenen Varianten. Und das Geile ist, das kommt in der Novelle, kommt das gar nicht vor. Ja, genau. Es ist rein Film. Rosebud. Ja, das ist Citizen Kane. Danke. Okay, was wirklich Schwierigeres? Wo wir gerade drin sind. That's no moon. Star Wars. Ja, richtig. Wow, geil. Aber aus Star Wars hätte ich eher genommen, May the Force be with you. Ja, ich wollte ja was Schweres nehmen. It's a space station. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Das ist wieder Casablanca. Casablanca ist voll von diesen Zitaten. Absolut. Ne? He's looking at you, kid. He's looking to you, kid. Im Deutschen, ich schau dir in die Augen, Kleines. Ja. Völlig anderer Satz, völlig anderer Inhalt. Und he's looking at you, kid ist ein Mythos geworden, weil alle immer wieder denken, was bedeutet das? Was will er damit sagen? Ja, frag ich mich auch. Und es ist einfach nur ein Trinkspruch. Wirklich, es ist einfach nur here is to you, here is to Independence Day. Aber here warum is to, looking? Und es wird here is looking at you, kid. Here is looking at you, kid. Alle Augen einfach sind nur auf dich gerichtet? Ja, weiß ich nicht genau. Zwischendurch habe ich gedacht, es geht um Gott. Dachte ich auch. Er guckt auf dich. Genau, he is looking aber das at stimmt you. Auch nicht. Ja. Tut mir leid. Ich nehme das Deutsche, ich schau dir in die Augen, Kleines. Es ist ganz nett, ja. Okay. Noch ein Zitat für dich. Alright, Mr. DeMille. I'm ready for my closet. Ah, ja, den hast du mir gegeben, ne? Sunset Boulevard. Ja, sehr schön. Okay, cool. Ja, voll schön. Wir sind viel besser durchgekommen, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir sitzen hier dann und um Gottes Willen, woher war das noch? Aber es gibt die AFI 100 Years, 100 Movie Quotes Liste. Das ist ganz geil, da kann man einmal drüber schauen und man stellt fest, dass 20 davon oder so aus Casablanca sind. Krass. Weil Casablanca ständig, also Casablanca ist einfach offensichtlich der Film, der die meisten geilen Zitate hat. Oh, einen noch. I'll be right here. Über den haben wir vor gar nicht so langer Zeit gesprochen. Nämlich eine unserer Weihnachtsepisoden 2024 war E.T. der Außerirdische. Okay, wir haben keine richtige Top 3 draus gemacht. Egal, wollen wir einfach in uns. Ja, jetzt ist sowieso alles verloren. Balls! Das war unsere Top 3. Also er macht den Glückskeks auf. Okay, wir sind wieder in der Story. Lone Star macht den Glückskeks auf und es darf noch einmal Mel Brooks kommen in Yellowface. Nein. Das ist nicht. Es ist, wenn dann ist es Golden Face und das ist nicht rassistisch, weil wir keine goldenen Äquivalente hier auf unserem Planeten haben. Okay. Ja. Vielleicht werden zukünftige Generationen anders drüber nachdenken, wenn die goldenen Aliens ja, kommen. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, er sagt ihm, dass Lone Star ein Prinz ist. Und Gott sei Dank hat Lone Star sein Prinzenkostüm auch gleich darum liegen, dass er das anziehen kann. Ja. Das ist sein Kostüm letzten Halloween gewesen. Aber ich fand es auch als Kind, muss ich sagen, schon auch sehr Deus Ex Machina mäßig. Absolut. Und dass ich das als Kind schon bemerkt habe, das also zeigt, wie dumm dieser Film ist. An dieser Stelle ist es schon so ein bisschen so. So, wir müssen jetzt das schnell noch lösen und gut ist. Ich bin dann eher total fasziniert davon, dass sie auf dem Planet der Affen landen. Es ist so ein geiler Gag. Es ist unglaublich. Ich liebe es. Es ist vor allem geil, weil diese Freiheitsstatue-Szene so wunderschön nachstellt. Also Mel Brooks geht all in und macht eine wirklich gute, gut aussehende Szene draus. Wir haben diese Affen. Ja. Die sehen aus wie ein Planet der Affen. Total. Das ist total krass. Ja. Und warum haben sie nicht den Sauerstoff da geklaut? Warum greifen sie einen Planeten an, der technisch fortschrittlich ist? Ja. Und warum greifen sie nicht den Planet der Affen an? Da gibt es ja offensichtlich auch genug Sauerstoff. Vielleicht ist der auch sehr fortschrittlich. Die kommen auf Pferden angeritten. Kollegen von ihm. Es gibt einen Nicht-Angriffspakt zwischen den beiden. Okay. Das könnte gut sein, ja. Spaceballs und Planet of the Apes. Ja, natürlich. Befreundet. Cousin Second Grade. Und Gott sei Dank haben wir dann die Hochzeit und Lone Star darf seine Prinzessin heiraten. Ja. Toll. Und alle sind glücklich. Oh. Nie wieder Virgin Alarm. Dieser Priester ist auch großartig gespielt, muss ich sagen. Fantastisch. Es ist irgendjemand, der aus irgendeinem Umfeld kommt. Ich weiß nicht mehr genau, wer es ist. Ja, das stimmt. Kommt aus irgendeinem Umfeld. Da hast du wohl recht. Ich glaube, er ist jemand von der Crew oder so. Okay. Ich müsste noch mal mein Trivia-Wissen durchsuchen, um zu schauen, wer es ist. Es ist auf jeden Fall ein Mensch. So viel kann ich dazu sagen. Okay. Und er spielt in diesem Film eine Rolle. Das ist unser Niveau inzwischen. Und er wird dafür bezahlt worden sein. Nach einer Stunde Spaceballs-Besprechung sind wir hier gelandet. Es ist Ronnie Graham. Okay. Kann sein, dass er die Musik gemacht hat. Er war auf jeden Fall Komponist, aber er war auch Schauspieler. Okay. Ja gut. Co-wrote. Er schreibt an Drehbüchern von Mel Brooks mit. Darf ich auch noch irgendeinen Namen reinwerfen? Ja, mach. Martin was Freeman. Ronnie Graham hat das Drehbuch zu Spaceballs mitgeschrieben. Okay, gut. Er war ein wichtiger Mensch. Er ist toll als Priester. May the Schwartz be with you. Ja, may the Schwartz be with euch da draußen. Wir sollten vielleicht noch ein kleines Fazit machen, aber ansonsten, glaube ich, sind wir in der runden Sache hier. Ich glaube, ich habe so viel Witz drüber gemacht, dass ich selbst nicht weiß, was meine Haltung ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich mein liebster Spoof-Film. Und ja, wäre es großartig, auf jeden Fall. Es ist ein Spoof-Meisterwerk und ich kann es nur nochmal betonen. Ich finde, der hat eine funktionierende Handlung, sau viele funktionierende Witze und er ist einfach mal Unterhaltung für die ganze Familie. Ja. Ich muss den unbedingt meinem Sohn zeigen. Hast du jetzt nicht genutzt die Gelegenheit? Nee. Wie jetzt? Ich habe ihn gefragt, ob er ihn gucken will und er meinte nein. Na, ich hab eine Stunde lang geweint. Warum hast du deinem Sohn nicht die Wahl gelassen? Was machst du, was bist du denn für einen Vater? Bin zu anti-autoritär. Okay. Na gut, dann viel Glück. Ich drücke dir die Daumen, dass du es noch schaffst, deinem Kind das irgendwann mal anzuempfehlen. Ihr da draußen, ich habe noch gar nichts gesagt. Fazit, ich finde den Film ganz toll. Ihr da draußen, wenn ihr wollt, könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Bleibt jetzt einfach noch dran, hört euch den Jingle nochmal mit an. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch heute durchgekämpft habt, weil ich glaube, heute ist unsere Episode ein bisschen anders geworden als sonst, weil wir uns einfach die ganze Zeit Zeug an den Kopf schmeißen. Normalerweise, wir führen auch manchmal ganz ehrlich, ganz intellektuelle Gespräche über interessante Filme, die nicht von Mel Brooks sind. Okay. Wir sind jetzt im Jetzt. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. So, also. Und wenn ihr wissen wollt, was es nächste Woche gibt, schon bald, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Im Jetzt. Wann ist jetzt? Gleich. Okay. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Wir sind immer noch zu Amerika-lastig in diesem Jahr. Du findest, wir sind zu Amerika-lastig, okay? Ich gebe dir auch wieder amerikanische Filme. In meiner Liste stehen noch ein paar, die ich dir geben will. Aber jetzt kommt Frankreich dran. Aber noch nicht Nouvelle Vague. Den habe ich auch irgendwo auf der Liste stehen, den nächsten Nouvelle Vague-Film. Sondern du hast jetzt gerade erst neuen deutschen Film gebracht. Genau, deswegen. Einen aktuellen Film. Was aktuelles? 2017. Aha. Les Garçons Sauvages, The Wild Boys. Ein wilder, fantastischer, surrealer Clockwork Orange mit ganz viel Gender Swaps. Und ich will, dass wir diese Gelegenheit nutzen, nicht nur um diesen fantastischen Film zu besprechen, ich hoffe, er wird dir gefallen, sondern auch einfach mal die Gender- und Sexfrage ein für alle Mal zu klären. Oh, okay, ja. Also es ist so ein bisschen, The Wild Boys ist wirklich, also guckt ihn dir an, guckt ihn euch auch an, weil es macht wirklich mehr Sinn, uns nächste Woche zuzuhören, wenn man den Film gesehen hat. Ja. Es ist so ein bisschen Clockwork Orange nicht auf Steroiden, sondern auf Aphrodisiaka. Es ist sehr viel Sex, sehr viel Gender Swap und sehr viel postmodernes Spiel mit Geschlechterklischees und Rollen und fantastische Bilder. Egal, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Guckt dir den Film an. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie von diesem Film gehört. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, okay, seid mit dabei, steckt wieder ein und bis so weiter. Bis nächste Woche. Bis dann.